1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, fängt ja gut an. Gleich am ersten Tag eine kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche, wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich sehr gerne anrufen hier, wenn ihr sehr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Themen und der erste Anruf heute Nacht ist 16 Jahre alt und heißt Florian. Hallo Florian. Hallo Domian. Florian, weswegen hast du angerufen? Ich würde gerne Menschen wie mir, denen es im Moment nicht so gut geht psychisch, meinen Weg zeigen, wie ich damit klargekommen bin seit 2 Wochen. Also dir ging es auch psychisch nicht gut? Ja, und zwar hatte das den Grund, dass vor rund 2 Jahren mein Vater schwer erkrankt ist. Ja. Das möchte ich jetzt nicht weiter erörtern, weil vielleicht irgendein paar Leute zuhören, die mich kennen. Okay, sag einfach so viel, du möchtest. Genau. Und auf jeden Fall, seit dieser Zeit ging es mir extrem schlecht. Ich ich habe eine hypochondrische Störung. Gestatte mir eine Frage, damit ich das ein bisschen einordnen kann. Der Vater lebt aber, ist nicht gestorben. Mein Vater lebt, ja. Und er ist aber 100% schwerbehindert. Okay. Nicht okay, aber jetzt habe ich es verstanden. Genau, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also du hast gerade gesagt, du hast eine Hypochondrie, genau. Oh, also ich habe panische Angst davor, krank zu werden. Und achtest auf jedes Zimperlein wahrscheinlich, was du hast. Genau, und denkst, genau. Ui, das ist gleich jetzt eine tödliche Erkrankung. Genau, und ich hatte auch schon viele Panikattacken und genau, und dann habe ich halt versucht, eine Therapie dagegen zu machen und das hat nicht geklappt. Also warst du richtig bei einem Therapeuten? Genau, bei einer Therapeutin. Und hat nicht funktioniert. Genau, ich habe abgebrochen und nebenbei habe ich noch versucht, es durch Malen und Schreiben und Schwimmen und all sowas irgendwie zu schaffen. Ich bin nicht so jemand, der dann versucht zu verdrängen, sondern ich beschäftige mich dann sehr intensiv damit. Ja. Lebst du denn in einer Wohnung mit deinem erkrankten Vater und deiner Mutter? Nee, nur mit meiner Mutter. Nur mit der Mutter. Der Vater lebt woanders. Genau, aber das ist auch schon lange her. Also das ist kein Problem. Und auf jeden Fall, nachdem das alles nicht geklappt hat und mein Zimmer auch wirklich verdreckt war, ich habe das fast nie sauber gemacht und also es ist wirklich so alles zusammengekracht. Und jetzt vor 2 Wochen habe ich angefangen zu meditieren. Und 2 Tage, nachdem ich angefangen habe zu meditieren, habe ich mein Zimmer komplett aufgeräumt, wozu ich vorher nie die Kraft hatte. Und es hat alles auf einmal geklappt. Das ist ja toll. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe da ein Vorbild. Möchte jetzt auch nicht weiter erörtern. Auf jeden Fall aus der Filmdreher- und Regisseurszene. Und der hat ein Interview darüber gehalten, über die Meditation. Achso, dann bist du auf die Idee gekommen. Genau. Das ist natürlich pfiffig, sich selbst so die Wege zu suchen und dann auch das Gefühl zu haben, das ist natürlich toll. Es hilft dir sogar. Erklär doch mal, was bedeutet denn für dich meditieren? Was machst du dann konkret? Also, es gibt verschiedene Wege. Das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe, war die Krafttiermeditation. Das ist, man stellt sich vor, man wäre an einem Ort, also an irgendeinem natürlichen Ort auf der Welt. Nicht gewesen sein, einfach ein Ort. Ja, setzt man sich dann so im Schneidersitz hin und... So wie man mag, ganz wie man egal. Mag. Macht man die Augen dabei zu? Genau, man schließt die Augen und macht irgendwie die Daumen aneinander, sodass die Energie irgendwie besser fließt. Okay, und dann denkst du dich an einen sehr schönen Ort. Genau. Irgendwo dann, in der Welt. Genau, und dann stellt man sich vor, dass irgendwo ein Loch zu einer anderen Welt ist. Und in dieser Welt soll man dann seinem Krafttier begegnen, es rufen, nach dem Krafttier rufen. Nach Krafttier? Nach dem Krafttier. Ach, also man sucht ein Loch zu einer anderen Welt, zu einer anderen Dimension. Genau. In Gedanken, alles Fantasie dann, ne? Genau. Und da ruft man... Aber man sieht es wirklich, also man denkt es sich, also es ist kein Gedanke, sondern es ist einfach, es kommt einfach. Und man ruft nach dem Krafttier? Genau, also in meinem Fall war das so, dass ich in diesem Steinkreis, diesem ganz berühmten Steinkreis war. Und unten war alles voller Sand und ich habe diese Tür oder dieses Loch gesucht zu der anderen Welt, hab's nicht gefunden und bin dann durch den Sand in die andere Welt, also so Treibsand. Mhm. Und ja, da habe ich dann mein Krafttier gerufen und dann kam Rabe zugeflattert. Ach. Ist das so ein Ausdruck in dieser Meditationsszene, das Krafttier? Ich habe das noch nie gehört. Genau, ja, Krafttier ist einfach, jeder hat ein eigenes. Aha. Und das Wichtige ist, wenn man das herausfinden will, ist, dass man sich nicht vorher ein Tier überlegt, sondern dass man es einfach kommen lässt. Ach, das ist ja interessant. Und für dich ist es ein Rabe. Genau. Ein schwarzer Rabe. Genau. Und das Interessanteste, was jetzt kommt, ist, dass ich mich danach mehr damit beschäftigt habe. Ich habe mir ein Buch darüber gekauft und habe mehr über diesen Raben gelesen. Und das Interessante ist, also diese Krafttiermeditation, die kommt von den alten Schamanen. Und die haben ja auch Horoskope gemacht mit verschiedenen Sternzeichen. Und ich bin genau das Sternzeichen Rabe. Was für ein Zufall. Und ich wusste das vorher nicht. Das ist ja irre, das ist ja irre. Naja, aber toll ist ja, ja, du hast dann, du in der Meditation, in der Fantasie, gehst du dann in diese andere Welt und hast du ein Krafttier, das ist dir begegnet, der Rabe. Was passiert dann, wenn du den Rabe gesehen hast oder wenn du den siehst in der Meditation? Also man macht verschiedene Sachen. Also ich bin zum Beispiel schon mit ihm geflogen, also habe von oben den Wald gesehen. Mhm. Und ja, man kann diesen Tieren auch Fragen stellen, die einen schon immer... Ach, und die antworten mit einer menschlichen Stimme? Manchmal antworten sie dir nur... In Gedanken, oder? In Gedanken und manchmal halt mit einer menschlichen oder mit einer krächzenden Stimme oder so. Was war die wichtigste Frage und somit dann auch die interessanteste Antwort, die der Rabe dir gegeben hat? Oh Gott, das ist jetzt echt hart. Okay, also... ich bin mit diesem Vogel halt in die Lüfte geflogen und ich habe ihm dann die Frage gestellt, wie ich sterben werde. Und ja, dann hat sich dieser Vogel umgedreht und ich habe mich an seinen Federn festgehalten und es war richtig windig. Und ich bin durch die Lüfte geflogen, habe die Federn losgelassen und dann hat der Vogel zu mir gesagt, du wirst stürzen. Oh, das ist ja nicht so tröstlich. Ja, aber gleichzeitig steht... die Pflanze, die zu diesem Vogel gehört, zu einem langen Leben. Das heißt, es muss jetzt nicht sein, dass ich morgen schon stürzen werde. Kann auch sein, dass ich mit 80 von der Treppe falle und trotzdem ein langes, schönes Leben gehabt habe. Also ich vermute, dass du bist ja 16, dass du mit 96 stürzt und dann sofort tot bist und einen wunderbaren Tod hast. Ja, das habe ich auch. Aber das ist ja eine völlig verrückte Sache. Interessant finde ich, dass das, denn was du am Anfang gesagt hast, dass du einen Weg aus der Lösung, aus dem Problem, eine Lösung gefunden hast aus deinen Problemen. Ja. Und somit auch anderen Leuten Mut machen möchtest. Ja. Man kann auch so einen eigenen Weg gehen, ja, und versuchen. Weil ich bin halt auf die Idee gekommen, weil ich war halt beim Psychologen und dann habe ich mir gedacht, wie kann mich jemand anders besser kennen als ich mich selbst? Und dann habe ich gedacht, aber vielleicht kenne ich mich noch nicht so gut und ich muss erst irgendwie die unterbewusste Seite von mir rausholen und mich selbst mehr ergründen und mich nicht ergründen lassen. Also Respekt, Florian. Du bist, ich sag's nochmal, erst 16 Jahre alt. So an eine problematische Lebenssituation zu gehen, finde ich toll. Und es hilft dir ja, es stabilisiert dich, es gibt dir Kraft. Und was ist dagegen einzuwenden? Ich finde gar nichts. Wenn das deine Form ist für dich, deine Ruhe zu finden, deine Kraft und auch deine Sicherheit, ist das ein sehr guter Weg. Ich kann dich nur beglückwünschen, dass du den geschafft hast und geh den weiter. Finde ich sehr gut. Ja. Und schön, dass du angerufen hast. Vielleicht bringst du den einen oder anderen auf die Idee. Ja, ich habe mir das schon ich gucke deine Sendung jetzt seit einem halben Jahr. Ja. Naja. Finde ich ganz toll. Darf ich noch was Persönliches fragen? Ja, klar. Bist du noch Schüler? Ja. Ja. Und wohin soll's mal gehen? Hast du eine Idee? Also im Moment, ich mache auch Schauspielerei und ich würde halt gerne irgendwas im künstlerischen Bereich. Im künstlerischen Bereich, verstehe. Ja, wunderbar. Florian, danke für den Anruf, für den netten Anruf. Ja, schöne Sendung. Dass du uns das so erzählt hast und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, kostenfrei. Oder mailt uns bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Stefan und Stefan ist 24. Hallo Stefan. Hallo Domian. Stefan, was geht's bei dir? Ich möchte berichten, wie schnell sich so ein Leben verändern kann. Ich wurde Anfang dieses Jahres oder Mitte dieses Jahres im Juli in die Psychiatrie angeliefert. Warum? Ich hatte ein sehr krasses Wochenende hinter mir. Ja. Also sehr viele Erlebnisse. Ich war auf einem Geburtstag, auf einem Konzert, auf einer Rockerparty und hatte dann Stress mit meinem besten Kumpel, habe mich gestritten mit ihm wegen der Lederhose. Wegen der Lederhose? Ja, also ich komme aus Schwabenland und ja. Bei uns ist diese Lederhose halt sehr heilig. Und ich habe seine Lederhose verkleckert. Ach du je. Und ja. Das gibt dann gleich so einen Streit. Aber gerade die Lederhose, die kann man noch abwischen und dann ist wieder gut. Ja, so habe ich auch gedacht. Bloß ihm war das halt sehr wichtig. Er konnte dann, und ich habe mich dann auch darüber aufgeregt. Und es war dann ein großer Streit, also wo ich dann fast auf ihn losgehen wollte, also körperlich. Mhm. Und habe dann anfangen müssen zu weinen. Mhm. Das war ein sehr großer Streit in dieser Nacht. Ja. Tagsüber war ich dann auch unterwegs. Ich habe nicht geschlafen das ganze Wochenende. Ja. Also ich hatte immer nur drei, vier Stunden Schlaf in der Nacht. Mhm. Und konnte dann nachts nur einschlafen, ohne meinen besten Freund, mit dem ich diesen Streit hatte. Mhm. Hab den dann nachts angerufen. Davor habe ich im Haus die Anlage total laut gestellt. Die Nachbarn haben sich beschwert. Ja, und dann habe ich meinen Freund angerufen und der hat gewusst, was mit dem Stefan los ist und hat mich ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Also er kannte mich so nicht. Ich kenne mich selber so nicht, ich war total außer mir, ich war manisch, sagt der Arzt heute. Ja. Ich habe mich gefühlt wie Gott. Du hast dich gefühlt wie Gott. Ja, wie Jesus, also Jesus Gott, also dass mir alle Menschen wichtig sind. Ich möchte allen Menschen alles geben, was ich habe. Du hast keine Drogen genommen? Keine Drogen, nee. Ganz sicher nicht, und man hat ja auch nichts beigemischt. Ja, weiß also, man nicht. Wenn man das beigemischt hat, weiß man nicht, aber man hat nichts gefunden in meinem Blut. Ja. Und ich habe wenig Alkohol getrunken, also daran kann es nicht gelegen haben. Also ich erkläre es mir halt an diesem Schlafentzug, ja, und an diesen Ereignissen, ja, die waren. Stress, Schlafentzug, ja. Aber dennoch merkwürdig. Also dann hat der beste Freund hat dich einweisen lassen oder hat er mit dir hat das mit dir besprochen? Also mein Vater hat mich dann in der Nacht zu ihm gefahren. Wir sind dann gemeinsam ins Krankenhaus gefahren. Wolltest du das dann auch? Also ich habe dann gesagt, wenn mein bester Freund das befiehlt oder sagt, ich muss oder ich soll ins Krankenhaus, dann muss es schon richtig sein, ja. Hast du es ernst genommen? Wie lange warst du dann in der Psychiatrie? 4 Wochen. 4 Wochen? Ja, auf der geschlossenen. Und wie ist es dir denn da ergangen, die ersten Tage zum Beispiel? Also in den ersten Tagen war ich, also ich kam an, wurde gefesselt ans Bett, war immer noch außer mir, habe das Pflegepersonal beschimpft und mich über das lustig gemacht. Habe ich immer noch gefühlt wie Gott und außer mir. Wann ließ es nach? Nach diesen 4 Wochen fast. Also als ich dann rauskam. Ach, das hat 4 Wochen fast angedauert. Ja, mal so realisiert habe, dass ich jetzt mal wieder auf den Boden kommen muss und auf den Boden kommen sollte. Aber die haben dir doch bestimmt Medikamente gegeben, die dich etwas beruhigen. Ja, die haben mich beruhigt, die Medikamente. Also ich war dann auch, abends war ich dann schon down und so, aber tagsüber war immer noch diese Getriebenheit in mir. Also ich wollte dann auch die ganze Station belustigen, habe mit denen dann Spiele gemacht und es war immer noch aus mir. Was für eine Diagnose haben die Psychiater gestellt? Manie, also dass ich eine Manie habe. Das Gegenteil von einer Depression, dass ich zu weit oben war, also außer mir. Hm. Es gibt ja die Begrifflichkeit der manischen Depression, also dass jemand eine Phase hat, wo so extrem drauf ist, so wie du, genau. Und dann danach extrem abstürzt. Diesen Absturz hattest du aber nicht? Also den Absturz hatte ich nicht. Mir ging es jetzt in der letzten Zeit wieder, wenn ich wieder normal, das fühlt sich zwar erstmal an, als würde es einem schlechter gehen, aber ich bin jetzt wieder normal und merke auch, dass ich jetzt das so langsam wieder aufwärts geht. Ja, im Juli ist es passiert. Ja. Und dann warst du die 4 Wochen in der Psychiatrie, in der geschlossenen. Nun sind ja seitdem doch wieder eine ganze Menge Wochen vergangen. Hat sich irgendetwas angedeutet, dass es wieder sich in die Richtung entwickelt? Nee, also gar nichts. Also ich nehme Tabletten, Medikamente, damit es nicht mehr wieder passiert. Ja. Aber so habe ich jetzt noch keine Anzeichen oder sowas gespürt. Musst du diese Tabletten, diese Medikamente jetzt immer dein ganzes Leben lang nehmen? Also ein Jahr auf jeden Fall. Also der Arzt sagt, ein Jahr auf jeden Fall muss ich sie nehmen. Du klingst ja jetzt völlig normal. Also ja. So wahrscheinlich, wie du früher auch geklungen hast. Ja. Hätten wir uns im Juli unterhalten, wäre ich wahrscheinlich gar nicht zu Wort gekommen. Ja, also da wäre ich dann, hätte ich dir die Stories erzählt, also wären wir die ganze Zeit nur am Unterhalten gewesen. Ja. Also ich hätte einiges zu berichten gehabt. Du hast genaue Erinnerungen an diese Zeit. Du weißt alles. Also eigentlich weiß ich alles, leicht verschwommen, aber ich weiß alles, ja. Macht dir das Angst, dass so etwas auch in dir gesteckt hat und du nicht Herr über dich selbst wurdest? Macht dir das Angst? Ja, also mir macht Angst, dass es wieder passiert und dass ich einfach nicht bremsen konnte. Ich kenne mich selber so nicht. Hast du da während dieser Zeit auch so innerlich mal neben dir gestanden und hast gedacht, das kann doch gar nicht sein, das bin nicht ich? Ich habe immer gedacht, hier dreht sich ein Film, hier spielt ein Film ab. Also es wird über mich ein Film gedreht. Es dreht sich alles um mich. Nachher wird alles aufgelöst, deswegen spiele ich mit sozusagen. Und, ja. Du hast unser Gespräch eingeleitet. Du wolltest erzählen, wie schnell sich alles verändern kann. Ja. Hat sich dein Leben jetzt danach, nach diesem psychiatrischen Vorfall, ich nenne es mal so, hat sich dein Leben sehr verändert seitdem? Ja, also es hat sich halt verändert, dass ich jetzt mehr darauf achte, also mein ganzes komplettes Umfeld achtet auf mich. Mhm. Wie verhalte ich mich, wie bewege ich mich, was tut er? Ja, ich habe meine Arbeit verloren dadurch. Ich habe in dieser Manie, also in dieser Phase, wo das dann schon losging, habe ich meinen Arbeitsplatz gekündigt, war eine Zeit lang jetzt arbeitslos, arbeite jetzt wieder ab Dezember. Ja. Was arbeitest du? Bei der Versicherung habe ich gearbeitet, jetzt arbeite ich bei der Bank. Ja, wie lange, das habe ich jetzt gerade nicht so ganz auf den Schirm bekommen, wie viele Tage hielt die Manie an, bevor du dann in die Psychiatrie kamst? Also die Manie hielt an, bevor ich in die Psychiatrie kam, vielleicht hat sie schon zu 2 Wochen hat sie das so hingezogen, aber nach diesen 2 Wochen kam dann der richtige Ausbruch. Ah ja, und da kam dann auch die Zeit, dass du deine Arbeit da gekündigt hattest. Genau. Mhm. Wie ist es so im privaten Umfeld? Hast du eine Freundin? Zurzeit bist du in einer Beziehung? Keine Freundin. Aber enge Freunde. Einen engen Freund hast du ja gerade schon erwähnt. Wie gehen die jetzt mit dir um? Die schauen mich schon, am Anfang habe ich gedacht, die schauen mich anders an. Ich habe dann ja auch gefragt, wie wirke ich auf euch? Habe ich mich verändert? Aber die sagen, alles beim Alten. Bisschen zurückhaltend waren sie am Anfang, aber jetzt geht alles wieder ganz gut. Hast du den Eindruck gehabt, dass diese 4 Wochen in der Psychiatrie für dich gut waren? Also ich möchte die Erfahrung fast nimmer missen, weil man weiß mal im Leben, worum es geht, wie schlimm es Menschen dort gehen kann. Das hat mich ein bisschen auf den Boden gebracht, ja. Ja. Viele Leute haben ja immer noch sehr große Angst vor der Psychiatrie. Da sind immer so diese Horrorvorstellungen, da kriegt man Elektroschocks, da wird man gefesselt und das ist irgendwie so eine ganz Welt, die Welt der Verrückten. Aber so schlimm ist es doch nicht. Also so schlimm ist es nicht. Also ich fand es ganz, also relativ angenehm für das, dass ich dort war. Dort habe dann auch gute Kontakte knüpfen können, wissen, was Freundschaft ist. Ich habe einen Gehörlosen dort kennengelernt, mit dem ich sehr gut zusammen war. Ja. Ja, und du bist jetzt medikamentös ganz gut eingestellt, sodass du eigentlich auch keine Angst haben musst oder du brauchst keine Angst haben. Und nach einem Jahr wird man dich ja nochmal wahrscheinlich eingehender untersuchen und vielleicht hat sich die ganze Sache dann erledigt. Hoffentlich, ja. Du musst sicher aber vorsichtig sein mit Alkohol, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt bin ich vorsichtiger mit Alkohol. Ja. Muss auch vorsichtiger sein. Ja. Und ja. Und jegliche Drogen sind natürlich tabu, ne? Die sind tabu. Hast du früher mal Drogen genommen? Minimal, also wir waren in Holland, haben dort was geraucht. Ja. Aber sonst das war's. Also ausschließlich Gras, du hast keine LSD-Erfahrung oder irgendwas. Keine LSD-Erfahrung, nein. Keine Ja. Stefan, das war interessant, das, was du uns erzählt hast. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute und weiterhin gute Gesundheit. Mach weiter so, ja. Gerne, tschüss Stefan, ciao. So, meine Lieben, jetzt erzähle ich euch, was wir diese Woche für ein Thema machen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Themennacht bei uns. Und das Thema heißt mit meinen eigenen Händen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit ihren eigenen Händen irgendetwas Besonderes gemacht haben. Die vielleicht ein fremdes Leben gerettet haben. Oder die versucht haben, ihr eigenes Leben mit den eigenen Händen sich zu nehmen. Oder die ein Verbrechen begangen haben mit den eigenen Händen. Vielleicht aber auch, die sexuell nur auf die eigenen Hände angewiesen sind. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr außergewöhnliche handwerkliche Begabungen haben, bis hin zu Menschen, die ja mit ihren Händen gesund machen können. Das kann anfangen beim Chirurgen, der ganz kunstfertig mit seinen Händen umgeht, um Menschen wieder gesund zu machen, bis hin zu einem Heiler, der mit den Händen heilt. Also mit meinen eigenen Händen. Das ist unser Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne per Mail schon anmelden. domian@wdr.de. So, weiter mit der freien Themennacht jetzt. Und hier ist die Hanna. Und Hanna ist 52. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen. Hanna, um was geht's denn bei dir? Es geht um meinen Sohn, der ist 15 Jahre und somit schmeißt er sein Leben weg. Der trinkt Alkohol, wie ein Erwachsener, raucht. Ein Paket bis zwei Pakete am Tag. Drogen hat er auch schon genommen und die Schule schwänzt er jetzt schon wieder seit Monaten. Das hat er auch schon öfters gemacht. Er wohnt bei dir? Ja, jetzt zur Zeit wohnt er wieder seit 2 Monaten bei mir, aber er kriegt sein Leben nicht in den Griff. Wo hat er vorher gewohnt? Der hat ein halbes Jahr im Internat gewohnt, hatte ich im Jugendamt ausgemacht. Aber da hat es auch nicht geklappt, da hat er auch die Schule geschwänzt und hat dann blieb er dann tagelang da weg und hat ja auch da Scheiße gebaut. Zwischendurch Drogen genommen, auch wieder Alkohol getrunken. Mhm. Und dann hatten die dann die Faxen dick und haben ihn rausgeschmissen. Welche Drogen hat er schon genommen, soweit du das weißt? Ja, was man so rauchen kann. Mhm. Das hat er mir auch schon mal ganz stolz erzählt. Ja, habe ich ihm natürlich nicht gerade bestätigt, dass ich das gut finde. Ne? Natürlich nicht. Und auch härtere Sachen, weil das weißt du nicht. Heroin, Kokain, dergleichen. Ja, ich glaube, das zweite hätte er auch schon mal gemacht. Bist du denn alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, das heißt, wenn er jetzt bei dir ist, da gibt es keinen Vater an der Seite und es gibt auch keine Geschwister? Nee, nee. Du bist ganz allein. Wo ist er denn jetzt? Pennt er? Ich hoffe, er pennt. Ja, eben nicht. Es ist mal wieder Dicke und er ist jetzt nach Düsseldorf gefahren. Von wo? Wo wohnst du? Ich wohne hier in der Nähe von Köln. Ja. Und dann ist er nach Düsseldorf gefahren, weil er da noch ein paar Kumpels hatte, eben durch die Internatszeit. Ja. Und rief mich vorhin wieder an, ja, er wäre hakendicht und es würde kein Zug mehr zurückfahren. Er könne jetzt nicht nach Hause kommen. Ja, wo hängt er denn jetzt ab? Ja, er würde da auf dem Bahnsteig auf der Bank sitzen. In Düsseldorf? Aber du glaubst das ja nicht? Nee, glaube ich nicht. Bei Minusgraden kann man doch nicht im alkoholisierten Zustand auf der Bank übernachten. Nee, kann man nicht. Es sei denn, er ist irgendwie im Bahnhofsgebäude, dass er da... Aber ich habe keine Ahnung. Was vermutest du, wo er sich dann rumtreibt, wenn er nicht auf der Bank liegt? Ich vermute, dass er sich mit Kumpels weiter trifft und dann weiter trinkt oder was, bis er umgibt. Der war schon mehrmals auf Intensiv, da musste ich dann auch schon mal hinkommen. Nicht gerade angenehm. Ne? Er macht das aber weiter. Er macht das weiter, kriegt ihn keiner in den Griff. Ich wage mich schon gar nicht zu fragen, Thema Schule. Nee, da geht's seit Monaten nicht hin. Das habe ich mir gedacht. Er hat sämtliche Angebote und Neustarts hat er wieder verworfen. Alles angefangen und aufgehört wieder. Er geht dann einfach nicht mehr hin. Er geht dann einen Tag hin in der neu angemeldeten Schule. Dann schwänzt er wieder und hier geht er morgens nur ganz raus und dann ist er weg. Woher kriegt er denn das Geld für die Sachen, die er da konsumiert? Ja, durch die Kumpels kriegt er das und teilweise, ja, minimal gebe ich ihm natürlich Taschengeld. Ne? Wie viel gibst du ihm denn? 5 bis 10 Euro die Woche. Ich kann das im Moment nicht so gut, weil ich nicht so... Ja, eigentlich würde ich jetzt mal so spontan sagen, dürfte es ihm überhaupt nichts geben. Mhm. Andererseits hast du natürlich auch große Angst, dass er irgendwie ins Kriminelle abrutscht, ne? Um sich Geld irgendwie zu besorgen. Das ist zu beschaffen. Ist auch schon vorgekommen, weiß ich, durch andere. Er ist jetzt 15 Jahre alt. Wann fing er denn an, schwierig zu werden? Wie der in der siebten Klasse. Der ist in eine Realschule gegangen. Wie alt ist man in der siebten Klasse? Der ist jetzt 15, wäre in der 10, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, also 12, 11, 12, so, dann ging's los. Ja, genau. War er denn früher, also vor dieser Zeit, ein normales Kind? Ja, der ist auch super intelligent, alles, der war auch gut in der Schule und alles. Ja, der hatte nur halt mit seinen Mitschülern oft Probleme. Ist er aggressiv auch? Bitte? Ist er aggressiv auch? Heutzutage ist er aggressiv, das war er früher nicht. Auch dir gegenüber? Ja, sehr. Wie zeigt sich das? Ja, in der Vergangenheit ist er 2 Mal auf mich losgegangen. Mhm. Also er wird ziemlich schnell cholerisch. Ne? Das heißt, er hat dich schon geschlagen? Er wollte. Ich hatte dann jemanden angerufen und habe gesagt, komm bitte her, der geht auf mich los. Und er ist dann schnell gekommen und dann ist er dazwischen gegangen. Sonst wäre es schon passiert, ja. Ist er mit seinen 15 Jahren schon sehr entwickelt und schon stark und groß? Er ist größer wie ich, ja. Ja. Was glaubst du, woran es liegt? Was sind so deine Vermutungen? Du hast doch sicher viel darüber nachgedacht schon. Ja, ja. Ich weiß nicht, er hat damals ja immer gesagt, er hätte Probleme mit den Mitschülern und er käme da nicht zurecht. Und jetzt würde er sich halt wehren, würde auch austeilen und. Nur wenn er sich trifft, hat er ja Freunde. Heutzutage hat er Leute, aber die Falschen, ne? Die Falschen. Die Falschen, natürlich. Er lässt sich da irgendwo mitreißen und er meint, dass er jetzt, ja, er ist jetzt dabei. Er ist mittendrin, er ist halt dabei, aber bei den Falschen. Mhm. Er schließt sich ja den falschen Leuten immer wieder an. Die Entscheidung, ihn aufs Internat zu geben, was du gerade erzählt hast, hast du die alleine getroffen? Nein. Wer hat noch mitentschieden? Jugendamt. Ah ja, das heißt, das Jugendamt ist. Immerhin getrieben in die Richtung, so ein bisschen, ne? Das heißt, das Jugendamt ist schon eingeschaltet und du sprichst mit denen über den Fall. Ja. Was haben die dir denn jetzt geraten, nachdem es wieder so schwierig geworden ist? Nachdem er im Internat rausgeflogen ist, sollten ja wieder Gespräche stattfinden. Da hat er sich so ein bisschen zurückgehalten und ist wieder rumgereist. Keiner wusste, wo er war. Wieder bei Kumpels, der nächtigt ja dann auch da und kommt nirgendwo hin. Und dann irgendwann ging das wohl nicht mehr und er konnte nirgendwo unterschlüpfen. Dann ist er dann doch gekommen. Ja, und dann wollten die so ein Auslandsprojekt da starten. Kurz vor China da, irgendwo ein Land. Ja, und da hat er sich dann da bereit erklärt. Ja, und am gleichen Tag rief er mich dann an, nö, er wolle wieder nach Hause. Nee, Mama, ich komme lieber nach Hause. Ja. Dann habe ich mich da wieder breitschlagen lassen, habe dann im Jugendamt alles klar gemacht und die haben mir dann viel Glück gewünscht und meinen, ich sollte schon doch nochmal versuchen. Aber du hast gerade ein interessantes Wort fallen lassen. Ich habe mich breitschlagen lassen. Kann es sein, dass du auch ein bisschen sehr nachgiebig mit ihm bist? Ja. Das ist ja auch ein großer Fehler, dass er keinen wirklichen Respekt vor dir hat und keine Angst. Genau das. Er soll keine Angst haben, er soll Respekt vor dir haben. Ja, du bist zu nachsichtig und zu weich mit ihm. Was ist mit dem Vater von ihm? Der Vater, der war derzeit selber, hat der Alkohol getrunken und deswegen ist auch die Ehe kaputt gegangen. Und wir standen dann da und hatten nichts zu essen und ich musste mir dann Geld leihen, um dann den Kühlschrank zu füllen. Ach du je. Also das heißt, von Seiten des Vaters kriegt er jetzt auch keine Hilfe? Null. Da ist nichts zu erwarten? Weder finanziell noch psychisch gar nicht. Da hat gar keine Interesse davon. Also, Hanna, ich würde dir wirklich, ich rate dir sehr dringend, dass du nochmal Kontakt mit dem Jugendamt so schnell wie möglich aufnimmst. Das mache ich morgen direkt. Unbedingt. Dass jetzt etwas Neues überlegt wird, eine neue Maßnahme, denn ich glaube, du bist überfordert und du in deiner Mutterliebe meinst es gut, aber du machst es komplett falsch, wenn du zu nachgiebig bist mit dem. Und vielleicht kann man jetzt noch das Schlimmste verhindern, dass er wirklich nicht abrutscht ins kriminelle Milieu oder dass er irgendwas Schlimmes anrichtet. Er haut aber immer wieder ab. Jedes Mal, wenn man irgendwie was Neues startet, egal ob das jetzt Schule ist oder ob das irgendwie eine Therapie ist oder irgendetwas, der fängt da alles an und dann haut er wieder ab. Dann ist er wieder ein paar Tage verschwunden oder spendet dann die Sachen oder sonst was. Er macht ja nirgendwo mit. Und die Jugendamt sagt, ja, der muss ja selber mitmachen. Das nützt ja nichts, wenn die Erwachsenen das wollen. Ist schon klar. Aber die sind ja nun sehr erfahren mit solchen Jungs. Was raten die denn zu tun, wenn die Jungs immer wieder abhauen? Was machen die dann? Was raten die? Die haben gesagt, ja, der müsse das mitmachen, sonst würde alles nichts nützen. Und jetzt haben sie ja diese Auslandsache da und die will er absolut nicht. Da will er immer noch auf Nein. Ne? Ich habe schon mal drauf angesprochen. Du weißt ja, was das Jugendamt gesagt hat. Nö, das würde er schon mal gar nicht machen. Da will er wieder abhauen. Damit droht er mir ja auch. Ne? Er würde dann auf die Straße zurückgehen. Ja, du darfst dich auch nicht verschrecken lassen und das darf keine Wirkung bei dir haben, wenn er droht. Nun gut, wenn er jetzt nicht nach China oder wo das immer ist, hingehen will, wäre vielleicht nicht schlecht, aber gut, wenn er das nicht will, dann will er das nicht. Aber es muss was anderes passieren. Sonst mache ich mir wirklich richtig große Sorgen um den Jungen. Ja, auch. Ja. Du brauchst einen starken Partner an deiner Seite, der die Richtlinien vorgibt und dann musst du dich auch dran halten. Ich würde dem auch kein Geld mehr geben. Ich würde jetzt ganz radikale Seite aufziehen, in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt natürlich, dass die eine Perspektive dir geben. Was so schlimm ist, der klaut ja auch. Ich muss ja da aufpassen. Ich kann ja überhaupt den nicht aus den Augen lassen. Der klaut ja, der nimmt sich ja, was er braucht. Hast du ihn? Der hat dann meinen Laptop verkauft. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Der geht hin und nimmt hier große Sachen, trägt aus der Wohnung. Ich bin froh, wenn ich was habe. Und das bisschen Quatsch habe, bin ich froh, dass ich das habe. Das halte ich ja auch. Aber dann, wenn der irgendwas brauchen kann, versilbert der das wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Was ist eigentlich, ich weiß nicht, wie das geht. Der Junge ist 15 Jahre alt. Wenn du jetzt sagen würdest, der hat jetzt so viel Dreck am Stecken schon, ich schmeiß den jetzt bei mir raus, dann muss das Jugendamt doch was organisieren. Ja, dann gehen die hin, die haben mir das schon mal gesagt, wenn sie es nicht aushalten, sagen sie Bescheid, dann kommt er wieder in so eine Jugendschutzstelle. Ja, und das werden die auch nicht lange mitmachen und dann wollen die wieder diese Auslandsache da machen und da wird er wieder abhauen, weil er es nicht will. Das ist nur so ein Kreis. Also, ich verstehe. Du musst, also erstmal musst du morgen auf jeden Fall zum Jugendamt. Das ist ganz klar. Dann möchte ich, dass du jetzt mit meinem Psychologen nochmal redest, der da vielleicht noch eine andere Herangehensweise, vielleicht eine Idee hat. So von fachkundiger Seite. Ich kann dir nur von mir als Laie sagen, dass du generell härter werden musst. Und dass du, der darf keine Spielchen mit dir spielen. Das macht er aber. Das darf nicht sein. Da musst du jetzt in dich hinein gucken, wo der das macht und wie der das macht. Und da müssen die Schranken vor. Ganz rigoros, damit der wach wird, der Kerl. So, Hanna, jetzt bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe, der Inga, ruft dich gleich an. Ja, ist gut. Dankeschön. Dir und deinem Sohn. Kann ich ein Autogramm von euch haben? Natürlich, dann sagst du deine Anschrift dem Inga gleich. Okay, dann danke. Dir und deinem Sohn alles Gute. Tschüss. Ciao. 1.35 Uhr haben wir. Und 34 Sekunden. Und wir machen weiter. Hier blinkt etwas, aber ich sehe keinen Namen. Hallo? Ah, ich höre gerade über Kopfhörer. Hier ist irgendwas ausgefallen. Steffen, stimmt das? Steffen? Ja. Stefan oder Steffen? Steffen, ja. Steffen, und wie alt bist du, Steffen? Moment, ich muss mal leiser machen, sonst... Gerne, sonst bist du verwirrt und ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Sag kurz dein Alter noch. 42. Steffen. Ja, es geht darum, ich hatte dich Anfang des Jahres angerufen. Ich habe ein Verhältnis mit meinem Gummibaum. Ja! Natürlich, wir erinnern uns alle. Moment, kleinen Moment, ich muss dich noch wegschalten. Bitte, schalt ich weg. Ich bin total, also das ist total verwirrend. Ja, guck gar nicht in den Fernseher. Ja, dreh dich um. Ich habe schon weggemacht und alles aus und weggemacht. Natürlich erinnere ich mich an dich. Ja. Du hast ein Verhältnis zu und mit deinem, ein sexuell-erotisches Verhältnis zu deinem... Mit Hans-Georg, ja. Mit Hans-Georg, dem Gummibaum, genau. Hans-Georg hieß er. Ja. Und war das Anfang Anfang dieses Jahres? Ja, es war Anfang des, weiß nicht, März, April oder weiß nicht mehr, ganz genau, Februar, März, April oder sowas, wo wir telefoniert hatten. Ja. Nee, und ich hatte eben angerufen gehabt und deinen Redakteur dran gehabt und ich wollte sagen, ich wollte mich nochmal melden, weil es war so gewesen, ich hatte letzte Woche Geburtstag und hatte auch ein bisschen was getrunken. Und dann war ich dann mal weg gewesen in so einem Laufhaus, wenn dir das was sagt. Ja, natürlich. Natürlich. Also, in einem, sagen wir es, in einem Puff. So könnte man es ausdrücken. Ja, so versteht es dann jeder. Aber warum sagst du das schon wieder? Das letzte Mal durfte ich mir Abspritzen nicht sagen und jetzt sagst du Puff. Natürlich, also, du hast völlig recht. Ich nehme alles zurück. Also in einem schicken, gepflegten Laufhaus warst du. Ja, und... Aber hier muss man vorhersagen, ja. Wenn ich mich recht erinnere, war das Abgefahrene und Skurrile an dem, was du erzählt hast, war, dass du noch nie Sex mit einem Menschen hattest, mit einer Frau hattest, nur mit dem Gummibaum. Bis zum Schluss nicht kam, ja. Genau. Darum ging, also das war für dich vielleicht das Abgefahrene. Ich weiß nicht, für mich war das eigentlich, hatte ich ja gesagt, das war für mich eigentlich normal gewesen, weil ich kannte es ja nicht anders. Ja. So, und jetzt erzähl weiter. Du warst im Laufhaus. Ja, und wie gesagt, letzte Woche hatte ich Geburtstag gehabt und hatte dann auch ein bisschen was getrunken und ich denke, muss mal wieder weg, muss mal wieder raus. Und dann bin ich in so ein Laufhaus gegangen, was halt bei uns in der Stadt ist und das sind hauptsächlich Asiaten, Thailänder, Thailänderinnen. Ja. Und ich bin dann reingegangen und obwohl ich schon was getrunken hatte, wo man normalerweise dann ruhiger wird, aber man war natürlich trotzdem aufgeregt gewesen. Ich bin auch ganz aufgeregt jetzt, was du erzählst. Und da kam sie dann rein und meinte dann, ich glaube, sie hieß Dao, D-A-O, Dao, meine ich jedenfalls. Ne? Und sie meinte dann zu mir, ja, naja, und wo es dann, ich habe dann bezahlt gehabt und wo es dann, soweit kam sie, es war jedenfalls irgendwie, kam ich mir auch ein bisschen noch rumpel vor, weil sie packte mir gleich in den Schritt. Es wird aber nicht perverser, keine Angst. Ja, okay. Jedenfalls, oder vielleicht doch. Lass mich so spannend. Und? Jedenfalls zog sie sich dann aus, ja. Beziehungsweise ich packte dann auch unten hin. Natürlich. Und hatte auch einen Peter in der Hand. Also der Peter, ich wollte jetzt nicht sagen Schwanz. Ne? Aber du hast es jetzt doch nochmal gesagt. Okay. Transsexuell. Ach so. Die Dao, aber, die Dao war transsexuell. Ja, die Dao war, ich bis jetzt noch nicht. Jetzt verstehe ich's. Ja, bist du da nicht zurückgeschreckt? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, im ersten Moment war ich irritiert gewesen. Ja. Aber es hat mich total spitz gemacht. Ach. Und wir hatten dann auch Sex gehabt. Nein. Ich sag, ja, pass auf. Es war so gewesen, dass wir, wie war eine halbe Stunde oder sowas, 80 Euro oder so. Ich bin dann im Endeffekt anderthalb Stunden geblieben. Und du hast einen Orgasmus gehabt? Mehrere? Ja. Das heißt, zum ersten Mal in deinem Leben mit einem Menschen einen Orgasmus gehabt? Ja, richtig und voll und vor allen Dingen, Jetzt, wo wir schon so offen reden, muss ich auch ganz offen, hast du mit dieser Person Analverkehr? Nein, das mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Nö, aber, nur eine Frage. Aber mehrere Orgasmen hattest du? Ja, also Oralverkehr ist auch sehr schön. Natürlich. Aber das ist doch jetzt wahrscheinlich für dein Erleben, jetzt ganz im Ernst, eine Sensation, oder? Das war für mich, du sagst es, das war für mich sensationell gewesen. Ich habe, ich hatte mich auf eine Frau eigentlich eingelassen. Weil du ja eigentlich heterosexuell bist. Nein, das stimmt ja nicht. Stimmt. Ja, du hast recht. Ja. Aber darum geht's nicht. Ich mag ja Frauen auch sehr gern, auch was Äußere betrifft und so, aber ich... So, naja, gut. Jedenfalls war das dann eben so gewesen lass mich noch kurz fragen. Ja. Das stimmt. Du hast damals gesagt, dass du eigentlich mehr schwul bist. Wieso gehst du dann in ein Laufhaus, wo Frauen sind? Das sind Asiaten. Hauptsächlich Asiaten, so 80 oder 90%. Ja, das ist beides. Ich wusste es nicht. Und eigentlich war ich auch gar nicht so auf Sex aus, muss ich sagen. Achso, du hast mal ein bisschen bummeln gehen. Nee, pass auf. Es ging darum, dass ich lasse mich gern, weil Asiaten, vielleicht ist das auch ein schlimmes, positives Vorurteil, aber die können gut Massage machen. Okay. Und du hast gedacht, hole ich mir mal vielleicht eine kleine Massage. Ja, und so hat sich das dann ergeben gehabt. Und ich habe echt, nein, aber im ersten Moment war ich irritiert gewesen, aber dann war ich spitz wie Nachbars Lumpen. Steffen, ich muss noch mal kurz zurückschalten auf unser erstes Gespräch für all die Menschen, die uns damals nicht zugehört haben, um die mal auf den Laufenden zu bringen. Das war wirklich für ich sag mal, uns stinknormalus bizarre, dass du so ein Verhältnis zu Hans-Georg, deinem... Das habe ich immer noch. Oh, Gummibär. Das heißt, du streichelst den und du hast einen Orgasmus an und mit dem Gummibaum zusammen. Hab ich. Und ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ihr das bekommen habt oder vielleicht, ich weiß nicht, deswegen, das hatte mich auch irritiert. Ich hatte ein Foto gemacht mit deiner Autogrammkarte als Beweis, dass es auch kein Scheiß ist. Und euch zugeschickt. Ja, das habe ich wo du sagst, klickert es gerade im Kopf. Absolut, habe ich gesehen. Mhm. Und du hattest dann früher schon immer wieder mal Verbindungen zu Männern? Ja. Es gab auch gewisse Sexualität, aber es gab nie den gemeinsamen Orgasmus. Nein, um Gottes Willen. Ich habe ja gesagt, also wenn Hans-Georg im Zimmer steht, das, kann ich das nicht. Und war das unmöglich? Du hast auch zu mir gesagt, ich soll jetzt mal ins Bad schauen. Und so habe ich dir gesagt, ich habe da kein Fenster. Sag mal, ich möchte nicht, dass der dann im Dunkeln steht, weil ich ja damals das Erlebnis hatte, wo der mir der eingegangen ist, der Erste. Ja, Ja, aber Hans, steht Hans-Georg jetzt auch in deinem Zimmer, während wir sprechen? Der steht jetzt da, ja. Der grüßt dich auch. Ich grüße dir herzlich zurück. Aber wie kannst du denn das mit deinem Gewissen vereinbaren? Du hast Sex mit einem transsexuellen Asiaten im Laufhaus. Ja. Und Hans-Georg ist alleine zu Hause. Ich muss so ganz ehrlich sein, das hat mir nichts ausgemacht, weil er wusste ja nicht, wo ich hingehe. Und so weit geht dann die Vermenschlichung auch nicht, dass du denkst, ich muss es ihm sagen und ich muss es ihm beichten. So weit geht es dann nicht. Nein, das ist, wie gesagt, du hattest ja, wo du Anfang des Jahres gesprochen hattest, hattest ja gefragt, ne, wenn du jetzt Sex hätten würdest, wenn der im Raum wäre, da Hans-Georg und alles, ne? Dann geht das natürlich nicht. Aber wenn ich da draußen bin, dann ist es egal. Kriegt das ja nicht mit. Ja, ich hab's schon verstanden. Bist du verheiratet, hast du eine Frau? Nein, ich bin Single. Ja, also, aber wenn du das hättest und würdest das machen, ja gut, das ist wieder was anderes, das ist ja ein Mensch dann. Gut. Dann hättest du wahrscheinlich dann ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, natürlich. Verstehen. Aber so habe ich kein schlechtes Gewissen. Aber nur halt im Zimmer kann ich es nicht haben. Aber in Anwesenheit von Hans-Georg kannst du mir das jetzt ganz auch locker erzählen, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, sicher. Also Ohren hatte keine, auch wenn manche Blätter so gewellt sind, aber das... Wie groß ist Hans-Georg inzwischen? Der ist hier so ein bisschen gewachsen, ist er? Ja, ein Meter, zwei Meter. Nee. Was glaubst du dann, wie schnell die wachsen? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Der ist jetzt so 1,20 Meter oder 1,30 Meter größer ist er nicht. Also der hat schon beim ersten Gespräch gesagt, ich kann mir nicht mehr so große Bäume da reinstellen. Ich habe keine Berliner Altbauwohnung. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt nochmal was doppelt frage, was ich dich vor einem Jahr schon gefragt habe. Ich frage es dir nochmal. Unterhältst du dich mit Hans-Georg auch? Ja, selbstverständlich. Da ich ja ansonsten keinen Ansprechpartner habe. Ich zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich meine Bettstätte richte und ich bin, will mich dann hinlegen, man lüftet die ja nochmal durch im Wohnzimmer und das macht man dies und jenes. Ja, ja klar, sehe ich dann, was weiß ich, wenn mir nur, ich habe ja auch telefonische Kontakte zu Frauen und so und das schon, aber nichts Sexuelles oder sowas. Und da geht es auch nicht um Sex, ne? Und die werden auch viel zu jung, sind in den 20ern und so, das möchte ich auch gar nicht. Ne? Aber auf jeden Fall redest du mit ihm auch ab und zu. Ich rede mit ihm dann und ich erzähle ihm dann, was den ganzen Tag, zum Beispiel auch was im Fernsehen war, sag, ja, hast du das wieder mitgerichtet? Bist du bescheuert oder was? Wie kann man nur so gestört sein? Ne? Und nein, wenn ich irgendwas so, mir fällt jetzt kein aktuelles Beispiel ein, aber wenn früher oder sowas, irgendwas mit Nadel oder sowas, wie kann man das so gestört sein, ne? Steffen, jetzt muss ich dich natürlich die entscheidende Frage fragen. Du hattest ja Sex mit einem transsexuellen Asiaten. Ja. Und du hast so oft schon Sex mit deinem geliebten Gummibaum Hans-Georg gehabt. Mit wem ist es denn nun schöner? Oh, schweigen. Warte mal, dafür muss ich jetzt erstmal rausgehen. Jetzt musst du doch rausgehen. Ja, Moment bitte. Das geht. Moment. Aber. Nee, ganz ehrlich jetzt. Das kannst du nicht vor ihm sagen? Nein, kann ich nicht sagen. Ich bin gerade in die Küche gegangen. Jetzt sag mir bitte aber die Wahrheit. Mit wem war es schöner oder ist es schöner? Mit der transsexuellen Asiatin. Der arme Hans-Georg. Der arme Hans-Georg. Nee, weil da kommt was zurück dann. Ja, klar. Das war ja das Problem, was ich da auch angesprochen habe. Der sagt ja nicht zu dir, ich liebe dich, der Hans-Georg. Und der sagt auch nicht zu dir, ich finde dich scharf. Der steht ja einfach nur da und lässt es über sich ergehen. Er zeigt mir aber, dass er mich scharf findet. Wie denn? Ja, wenn er Wasser braucht. Ja, gut, aber brauchen ja alle Gummibäume. Dann lässt er so den Kopf hängen, als ob eine Frau das oder ein Mann zu mir das sagt. Welche Konsequenzen hat jetzt diese Erfahrung im Laufhaus für dich? Eigentlich gar keine, denn ich muss dazu sagen, jetzt mal wieder ganz nüchtern gesagt, ich habe ja für den Sex bezahlt. Ja, 80 Euro, ne, waren es. Ja. Und für Hans-Georg bezahle ich nur einmal das Geld. Was hat Hans-Georg gekostet damals? Das hatte ich mir in so einem... Im Gartencenter? Nein. Richtig im Blumengeschäft gekauft, in so einem kleinen, auch noch bei mir im Viertel. Und weiß gar nicht mehr, was gewesen ist. Ja. 69,60 oder so. Gut, das ist natürlich ein Schnäppchen, wenn der, wie lange lebt Hans Kirk? Wie lange lebt? Ich will nicht über seinen Tod sprechen, um Gottes Willen, nein. Aber die Lebenserwartung eines Gummibaums ist? Ja, immer noch, so wie früher, weil, ich sag ja. 10 Jahre? Entweder schläft sie ja bei mir oder im Schlafzimmer. Und da ist im Schlafzimmer, wenn ich im Schlafzimmer die meiste Zeit stehen habe, dann lebt sie länger, weil da mehr Licht ist. Achso, ja, so und über da, den Daumen. Wenn er bei mir im Wohnzimmer ist, wo ich ja auch schlafe auf dem Sofa, dann ja. Kommt nicht viel Licht rein und da kann ich den füttern mit Wasser und mit sonst was, dann geht er mehr ein. Achso, aber wenn er gut Licht bekommt und gut gegossen wird, 10 Jahre? Ja. Weißt, hast du mal deine Mutter gefragt gehabt? Weil beim letzten Gespräch kann ich mich daran erinnern. In der Tat wollte ich mal, habe ich vergessen. Da hattest du jedenfalls zu mir gesagt gehabt, du persönlich hättest noch keinen gehabt, aber nein. Damals, wo so, du als noch ich kind zu Hause wohnst, ja. hatte deine Mutter. Die hatte einen Gummibaum, ich weiß noch. Ja, und da hast du zu mir irgendwas gesagt, dass die hätten ewig gehalten. Ja, ich meine auch. Steffen, wie wunderbar, dass du nochmal angerufen hast. Ja, selbstverständlich. Und ich hoffe, ihr habt das Foto auch bekommen. Ja, das haben wir bekommen. Wir haben es wirklich bekommen. Ich hab's mir damals angeguckt. Das ist nur hier schon wieder ein paar Monate her. Ich möchte mich auch nochmal persönlich bei dir bedanken, weil deine Autogrammkarte kam tatsächlich 2 Tage später an. Das ist sehr lieb. Ich hatte auch noch für Hans-Georg draufgeschrieben, ne? Hast du draufgeschrieben. So, und bitte drauf. Nenn dich jetzt nicht meinen echten Vornamen, sonst erschlage ich dich mit meinem nassen Handtuch. Spaß, ne? Ja, aber ich habe den ja gerade schon genannt, den Vornamen. Aber naja, egal. Ne, meinen? Ja, ich habe gerade dich begrüßt. Das war ein falscher Vorname. Wie sagt man? Ein Pseudonym. Ich verstehe. Ich weiß gar nicht deinen richtigen Vornamen jetzt. Ja, ist doch gut so. Mein lieber Mensch, ich sage einfach mal, mein lieber Mensch. Ich bedanke mich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei dir und beim ganzen Team. Und wir verbleiben so, wenn doch wieder was Neues passiert. Melde dich gerne, du bist hier immer willkommen bei uns. Ich bedanke mich dafür. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. So, nun sind wir aber beruhigt. Steffen, der ja nicht Steffen heißt, hatte nun auch mal Sex mit einem Menschen und sogar sehr schönen Sex, wie wir gerade erfahren haben. Aber Hans-Georg hat es nicht erfahren. Die Schmach ist ihm dann erspart geblieben. So, jetzt machen wir weiter mit Thomas. Und Thomas ist 37. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen. Thomas, du heißt aber wirklich Thomas. Ja, ich heiße richtig Thomas. Ja. Kein Pseudonym. Nein. Über was reden wir beide? Ja, es geht darum, ich bin mit meiner Frau seit 2005 zusammen. Sie hat 3 Kinder mitgebracht. Mhm. Ich habe selber keine Kinder. Mhm. Meine Frau kann auch keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Und ich fühle mich einfach nicht mehr komplett. Du fühlst dich nicht komplett? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ich eigene Kinder haben möchte und solange ich die nicht habe, es fehlt was in meinem Leben. Das Leben ist nicht ausgefüllt. Und bist du LKW-Fahrer? Ich bin LKW-Fahrer. Ich höre schon gerade, die Autos an dir vorbeifahren. Ja, ich bin auf dem Parkplatz extra gefahren. Das ist sehr schlau, das finde ich gut. Ja. Seit 2005 mit deiner Partnerin zusammen. Genau. Verheiratet? Seit 2 Jahren verheiratet. Ja. Ich wusste auch von vornherein Bescheid. Du wusstest von vornherein, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann? Genau, richtig. Ja. Wie alt sind die Kinder, ihre 3 Kinder? Der Große wird diese Woche 15 und dann haben wir noch Zwillinge. Mhm. Die sind 10. Verhältnis zu den Kindern? Wunderbar. Ganz tolle Kinder, definitiv. Ja. Ich liebe sie über alles. Ich würde mir eine Hand für die Kinder abhacken, wenn es sein müsste. Und, gar keine Frage. Und das Verhältnis zur Frau? Ich liebe auch meine Frau über alles. Große, gute Liebe. Ganz große Liebe. Ganz definitiv. Große Liebe. Ja, sonst hätte ich sie niemals geheiratet. Ich war vorher eingefleischter Single. Ganz groß. Immer gesagt, ja? Keine feste Frau, keine Kinder, definitiv kommt mir sowas nicht ins Haus. Und dann habe ich Katrin kennengelernt. Ganz große Liebe, sagst du. Ja. Tolles Verhältnis zu den 3 Kindern. Ja. So, dass du dir die Hände abhacken würdest für die Kinder. Ja, definitiv. Also dann bin ich ganz erstaunt darüber, was du sagst. Ich kann es erahnen, dass du sagst, ich hätte vielleicht auch gerne ein eigenes Kind, aber es gibt halt Konstellationen im Leben, wo man nicht immer alles haben kann. Hast du nicht schon ein irres Glück? Du hast eine tolle Frau, du hast drei Kinder, die sind nicht nur von dir, aber die sind in deinem Leben, ganz nah an deinem Leben dran. Ist das nicht ein Grund zur ganz großer Freude? Ich freue mich auch jeden Tag wieder, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder oder die Kinder halt begrüßen kann. Ich sage ja auch schon immer, sind meine Kinder. Na, und wenn ich meine Frau in den Arm nehmen kann, ist ein ganz tolles Leben, was wir führen. Ne, wir sind nicht am Existenzminimum oder irgendwie sowas. Ne, und uns geht es so gut. Was steckt dahinter? Steckt dahinter, dass du nun dein Erbgut weitergeben willst? Oder steckt dahinter, dass du von klein auf so ein Kind mit groß werden sehen möchtest? Ich denke, es hat von beiden einiges, was da drin steckt. Ich denke, ein ganz großer Teil ist einfach, dass mir irgendwann bewusst geworden ist, ich sterbe aus. Ja, gut, aber... Na? Das heißt, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir adoptieren jetzt noch ein ganz kleines Kind, ist auch nichts für dich. Nee. Das muss dann aus deinem Samen entstanden sein. Ja. Denn, wie gesagt, die Zwillinge, ich habe sie ja kennengelernt. Ich habe einen rechts, einen links auf dem Arm getragen, quer bei uns durch den Ort. Okay. Was mich froh, wenn ich einen hochkriege. Was heißt das in der Konsequenz? Heißt das in der Konsequenz, dass du deine Frau und die Familie verlassen würdest wollen? Nein. Definitiv nicht. Also, aber ich habe auch meine Frau nicht bescheißen oder sowas. So, dann bleibt dann... Was gibt es dann an Lösung? Ich weiß das nicht. Ich hatte gehofft, du kannst mir eine geben. Ich freue mich erstmal über deine guten... Und immer wieder gute Ratschläge von deiner Seite. Nee, Thomas, ich freue mich erstmal über deine guten Verhältnisse, in denen du lebst. Das ist ja ein großes Glück. Du lernst eine Frau kennen mit drei Kindern, das ist ja schon eine Schwierigkeit. Und du nimmst die Kinder wie deine Kinder an und es ist alles wunderbar. Ganz toll. Ich finde einfach, ich bin da ganz pragmatisch. Ich würde sehen, was habe ich und was will ich. Wenn ich sowas Tolles habe, würde ich auch auf etwas anderes verzichten können und wollen. Ich würde nicht meine Frau und meine kleine Familie, die du da hast, aufgeben wollen. Dann musst du Verzicht üben. Dann musst du sagen, okay, ist halt nicht, es soll nicht sein. Und wenn du als solcher ausstirbst, du gibst so viel weiter an diese Kinder, an geistigen Dingen auch, du stirbst nicht aus. Allein die Liebe, die du diesen Kindern schenkst, ist wahrscheinlich vielleicht viel wertvoller als irgendwelche Gene, die du weitergeben kannst. Ja, ich sag mal so, damit habe ich mich im Prinzip auch schon fast abgefunden. Ne? Mein größtes Problem, was ich eigentlich damit habe, ist, dass meine Frau mich schon ein paar Mal jetzt drauf angesprochen hat. Und ich dann jedes Mal halt auch an ihrer Reaktion gemerkt habe, wenn ich das jetzt zugebe, sie wäre gekränkt bis aufs Blut. Und ich weiß nicht. Ich sag mal noch was ganz Provokantes. Wenn es dir nur darum ginge, dich zu multiplizieren, also dass du deine Gene weitergibst, könntest du ja auch deine Samen auf einer Samenbank spenden. Mhm. Ja, das sagte mir deine Mitarbeiterin vorhin schon mal. Das wird Katrin nicht mitmachen und ich halte, weiß auch nicht. Ich bin erst konservativ und erst katholisch erzogen worden. Und naja, da würde ich jetzt keine moralischen Bedenken haben. Also ich schon. Ja, wirklich? Ja. Warum? Du würdest dazu beitragen, dass vielleicht eine andere Frau, die wo es sonst nicht funktioniert, schwanger werden kann. Ja, aber wenn die nicht schwanger werden kann, dann ist das ja irgendwo Gott gegeben. Ne? Ach so, Gott so argumentierst du das. Vielleicht ist es dann auch Gott gewollt, dass du jetzt in so einer Schicksalskonstellation bist, dass du nicht selbst ein Kind haben kannst. Könnte man ja auch so sehen. Ja, wie gesagt, damit habe ich mich ja auch schon fast abgefunden. Ne? Das Problem, was ich, oder das größte Problem oder größere Problem, was ich habe, ist halt, was mache ich mit Katrin? Ne? Sag ich ihr es und muss dann damit leben, dass ich sie verletze bis aufs Blut und oder sag ich es ihr nicht und lüge sie dann den Rest meines Lebens im Prinzip an. Naja, das kommt darauf an, zu welcher Haltung du gefunden hast. Wenn du sagst, im Prinzip hätte ich das auch gerne gehabt, aber ich habe mich jetzt arrangiert mit den Zuständen und mit den Umständen und bin sehr glücklich, dann sagst du ihr die Wahrheit und du beziehst sie mit ein und letztendlich beruhigst, würdest du sie damit ja auch beruhigen, wenn du sagst, dass du dich mit den Umständen arrangiert hast. Allerdings, wenn du ihr sagst, jeden Abend sagst, ich hätte so gerne ein eigenes Kind, ich hätte so gerne ein eigenes Kind, ist das natürlich grauenhaft. Also wenn du es ihr so offen sagst, dann kannst du es ihr nur mit dem Ergebnis sagen, dass du dich aber jetzt so auch damit abgefunden hast und arrangiert hast. Abgefunden klingt auch so negativ. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass eure Beziehung vielleicht Risse kriegen könnte, deshalb. Wenn das so stark ist bei dir. Ist es. Thomas, wir müssen noch ein bisschen reden, aber die Sendung ist vorbei. Bitte leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Ja? Also, bis gleich. Tschüss. Okay, bis dann. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, ich hoffe ganz pünktlich. 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen nachts, schon unter der bekannten Nummer. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis dann, ciao.